Wenn der Lehrer, der geistig-leibliche Führer durch Leibeserziehung und strenge wissenschaftliche Ausbildung werden soll, dann kann durch ihn auch der Schüler durch die Leibeserziehung zum Mannschaftsgeist erzogen werden. Wir wollen doch bekanntlich die Gemeinschaft. Zu ihr erzieht man aber nicht durch theoretisches Reden, sondern durch Spiel, Sport und Turnen, je nach dem Alter des Jugendlichen. Turnen im Winter mehr, Sport mehr im Sommer, Spiel aber in besonderem während des ganzen Jahres. Betonen Sie das Spiel besonders? Mit Absicht. Die Erziehung zum Mannschaftsgeist, Mannschaftsverhalten, also zum Gemeinschaftsbewusstsein, zeigt sich beim Spiel am klarsten. Die Engländer haben schon vor uns auf die Beziehungen zwischen Fußballspiel und Politik hingewiesen. In der Tat, Gemeinschaftsbewusstsein muss gefühlsmäßig erworben sein, so wie die richtige Fußballmannschaft instinktiv zusammenspielt und ihr Tor erstrebt. So muss das Kameradschaftsbewusstsein sich entwickeln. Wer das Tor schießt, ist gleichgültig. Der Ehrgeiz gilt nicht der Person allein, sondern die ganze Mannschaft hat den Ehrgeiz.